Verworrenes beherrschend binden und Wege noch im ewig Dunkeln finden. Der Tod verschwindet in der Mitteltür, seine Worte verklingen. Im Zimmer bleibt es still. Draußen sieht man durchs Fenster den Tod geigenspielend vorübergehen. Hinter ihm die Mutter, auch das Mädchen. Dicht bei ihnen eine Claudio gleichende Gestalt.